Identitätsschutz. Fragt man Probanden, die gerade ein Steak essen, ob Rinder Empfindungen haben, antworten sie im Vergleich zu Salatessern seltener mit Ja. Starke Kaffeetrinker finden in Versuchen vorgeblich wissenschaftliche Belege, dass Koffein der Gesundheit schade, deutlich weniger überzeugend als moderate Kaffeekonsumenten. Das kann man als Strategie betrachten, kein schlechtes Gewissen haben zu müssen. Wenn Tatsachen oder Argumente dem eigenen moralischen Verhalten widersprechen, kann man auf zwei Weisen reagieren, um eine kognitive Dissonanz, eine innere Unstimmigkeit aufzulösen. Sein Verhalten ändern oder die Welt umdeuten. Umdeuten ist oft verlockender, und zwar aus zwei Gründen. Zum einen steckt in der Verhaltensänderung immer auch ein Schuldeingeständnis. Wenn ich jetzt erst Vegetarier werde, was für ein Mensch war ich in den Jahren zuvor? Zum anderen ist es einfach bequemer, unliebsame Fakten zu ignorieren oder umzudeuten, als seine Lebensweise zu ändern. Wir haben uns teils unbewusste Strategien angewöhnt, mit unseren Unzulänglichkeiten zu leben und kein schlechtes Gewissen zu haben, indem wir uns etwa einreden, die anderen essen auch Fleisch. Und in anderen Fällen, nicht ich, der Staat muss den Obdachlosen helfen. Oder man kann ohnehin nie alles richtig machen. So problematisch unsere Neigung zur Selbsttäuschung sein mag, sie zeigt auch, dass wir moralisch konsistent sein wollen. Unser Handeln soll zu unserem Weltbild passen. Oder wie Freud sagt, wir wollen unser Ich-Ideal erhalten. Die Irrtümer, die daraus entstehen, nennen Psychologen identitätsschützende Denkfehler. In moralischen Fragen neigen wir vermutlich gerade deshalb zur Selbsttäuschung, weil wir unsere Moral als essentiell ansehen, als das, was wir unter allen Umständen erhalten wollen.